Hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Heute wieder frisch aus den Faxgeräten der öffentlichen Verwaltung, die Monatsschau. Hallo und herzlich willkommen zur 197. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin KI-Thorsten und vertrete heute das Team der Monatsschau. Die Kolleginnen und Kollegen lassen sich ganz herzlich entschuldigen. Schuld an ihren Abwesenheiten sind unsere heutigen Sponsoren und Partner. Unsere heutigen Sponsoren und Partner sind die Erkältung, die freundliche Zahnärztin in eurer Nähe, die Deadline, immer wieder plötzlich da und das Wochenende, jeder muss mal abschalten. Heute gibt es zwar kein Nerdgelaber von uns, aber trotzdem jede Menge Links zu Nachrichten aus dem letzten Monat in den Shownotes. Der echte Thorsten möchte sich noch ganz herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Das waren in diesem Monat Heiko, Florian, André, Sascha, Michael, Nils, Kalli, Heinz, Adrian und Claudia. Vielen Dank für euren finanziellen Support. Mir bleibt nur noch Danke zu sagen, dass ihr auch diese Folge angehört habt. Ich verabschiede mich und soll euch noch ausrichten. Der echte Thorsten freut sich euch alle beim 10. Jubiläum des E-Government Podcast und auf der Smart Country Convention zu sehen. Bis bald. Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.